Aus Anlass des 9. Jahrestages der Veröffentlichung der historischen Deklaration vom 4. Oktober fand am 4. Oktober der Vereinigungsfahrradmarsch des Vorbereitungskomitees der China-Koreaner für die gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten von Nord, Süd und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel statt. Vor dem Denkmal der drei Katas für die Vereinigung des Vaterlandes in Pyongyang gab es eine Veranstaltung zum Beginn des Marsches. Daran beteiligten sich die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Werktätigen der Stadt Pyongyang und die Vereinigungsfahrradmarschgruppe des Vorbereitungskomitees der China-Koreaner. Auf der Veranstaltung betonten die Redner, diejenigen, die das Blut und die Seele der koreanischen Nation haben, sollen das große gemeinsame Vereinigungsprogramm der Nation unterstützen, das von den unvergleichlich großen Menschen von Baekdusan geschaffen worden sei. Selbst die bösen Umtriebe der vereinigungsfeindlichen Kräfte im In- und Ausland können den Marsch der Nation für die Wiedervereinigung des Heimatlandes nicht stoppen. Die Marschgruppe, die sich von den Pyongyangern herzlich verabschiedeten, fuhr an jenem Tag durch mehrere Gebiete und traf schließlich in Panmunjom ein. Die Teilnehmer des Fahrradmarsches hielten auf dem Hof vor dem Panmunhaus eine Kundgebung für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel ab. Zuvor legten sie am Gedenkstein mit der eingravierten Handschrift vom Präsidenten Kim Il-sung in Panmunjom die Blumensträuße nieder und verbeugten sich davor. Nach den Reden machten die Zeugen und Opfer der Gruppenentführung der DPRK-Bürger durch das südkoreanische Regime Aussagen. Auf der Kundgebung wurde ein Appell an alle Koreaner veröffentlicht.